Kundgabe 1881. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.04.1941. Mangelnde Entschlusskraft. Anrufen guter Kräfte. Der leiseste Anruf guter Kräfte fördert die Entschlusskraft, denn es stehen diese dem Menschen in allen Lebenslagen bei, sofern sie angerufen werden um Hilfe. Denn es ist deren Aufgabe, Kraft zu vermitteln, den diese benötigenden Wesen, doch es ist die Zustimmung des Wesens vonnöten, Kraft empfangen zu wollen, und es können daher die Kraftvermittler nicht ohne Anruf tätig sein, da sonst die vermehrte Tätigkeit des Menschen, die eine Folge dieser Kraftzuführung wäre, nicht in freiem Willen ausgeführt würde. Es muss die Kraftausstrahlung Gottes durch jene Wesen immer wieder von Neuem angefordert werden, solange das Wesen noch nicht im Zusammenschluss mit Gott steht, um selbst direkt Licht und Kraft empfangen zu können. Jedoch der Wille zu Gott versetzt ihn in den Zustand, dass er reichlich bedacht werden kann durch gebewillige, in der Liebe stehende Wesen. Da aber jederzeit dem Menschen eine solche Hilfe zur Verfügung steht, soll er sie nützen stets und ständig, indem er nur seinen Willen tätig werden lässt, zu einer stillen Bitte um Kraft. Es ist dies ausführbar von einem jeden Menschen. Auch wenn sein Wille schwach ist, und die Entschlusskraft wird sofort merklich vermehrt sein, es wird die Willenslosigkeit behoben sein und der Mensch in einen Zustand kommen, wo er leichter überwindet, was ihm zuvor Schwierigkeiten bereitet hat. Amen.